so with that weed, man. We blowing trees, money from these hoes, man. That's what I need. What's up with that weed, man? We blowing trees, money from these hoes, man. That's what I need. What's up with that weed, man? We blowing trees, money from these hoes, man. That's what I need. What's up with that weed, man? We blowing trees, money from these hoes, man. That's what I need. Von dem gottverdammten Leben, was ich einfach nicht mehr lebe, was ich versuche dir zu geben, solltest du nicht versuchen, von mir zu nehmen. Und ich weine eine Träne für die Brüder, weil sie gehen, weil sie nicht verstehen, dass der Kreis so klein halte, damit der in sich geschlossen bleibt. Eine Hand wäscht die andere, ohne Hintergedanken. Kennst du mich? Nach einem Blick in meine Augen, nach dem Lächeln, was du siehst. Glaubst du, dass es falsch ist, deine Freunde dir anzureichen, wenn ein Freund am Boden liegt? Ich bin gefangen in einem System, wo sich Freunde hintergehen, weil sie Vorteile für sich selber sehen. Doch sollten wir nicht zusammenstehen gegen den Rest der Welt. Greif ins Portemonnaie von dem, den du nicht kennst, und mach es deinen Freunden zu einem Geschenk. Echte Arzt steht zusammen bis zum Weltuntergang und darüber noch hinaus. Echte Arzt steht zusammen, echte Arzt steht zusammen, echte Arzt steht zusammen. That's what I need. What's up with that weed, man? We blowing trees, money from these hoes, man. That's what I need. What's up with that weed, man? We blowing trees, money from these hoes, man. That's what I need. What's up with that weed, man? We blowing trees, money from these hoes, man. That's what I need. Viele, die denken, dass sie wissen, was meine Werte so sind. Sie sind nur blind, denn die Loyalität steht über der Liebe zu einer Frau. Fortsehen kommen, fortsehen gehen, Bruderschaft bleibt ewige Loyalität. Ich bin royal, so wie adelig. Es ist das Karma, was denjenigen trifft, der mir bei diesen Aussagen widerspricht. Geld machst du auf der Straße oder in deinem Job, aber nicht durch die Pille in deinem Kopf. Ich bin geschockt, wenn ich so sehe, welche Sätze man untereinander droppt. Ohne zu reflektieren, hab ich mich blenden lassen, oder sollte ich lassen zu versuchen nachzuvollziehen, was in euren Köpfen vorgeht. Es beginnt bei kleinen Lügen und steigert sich zu einem großen Problem. Das ist kein Angriff, das ist eine Feststellung. Und der Arzt, denn echte Arzt sterben nicht. Sie steigen auf wie der Phönix aus der Asche.